Bayern 2 Radiotexte mit Antonio Pellegrino. Oui, on en trouve des traces. Ich entdecke immer noch die Spuren der alten Flaneure. Dabei hat sich Paris sehr verändert. Es ist eine multikulturelle, multiethnische Stadt. Es gibt Viertel, die an Sydney oder Melbourne erinnern, mit den Lokalen, die von Hipstern frequentiert werden. Dennoch bleibt sie immer noch pariserisch, mit ihrer Lebensfreude. Es ist schwer zu beschreiben und man weiß nicht, ob ihre Anziehungskraft aus der Farbe der Gebäude oder aus der städtebaulichen Konzeption von Haussmann resultiert. C'est la texture, la couleur de la pierre, la règle haussmannienne. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Lesung mit der amerikanischen Autorin Lauren Elkin und ihren Streifzügen durch Paris, London, Venedig, Tokio und New York. Seit 20 Jahren lebt sie in Paris, wo sie am liebsten flaniert und immer noch dem Geist der alten Flaneure auf der Spur ist. Geboren ist Lauren Elkin in einem Vorort von New York. Dort hat sie mit ihren Eltern ihre Kindheit verbracht. Das sind ihre Erinnerungen an jene Jahre. Es liest Katja Schild. Meine Eltern gehörten zu den 13 Millionen Menschen, die in den 1970er Jahren aus der Stadt aufs Land zogen. Dieser Exodus zog einen Verfall der Städte nach sich, auch weil die Arbeitsplätze den Mittelschichtlern hinaus in die Vororte folgten. Schon 1942 zog AT&T Bell Telephone Laboratories von Manhattan auf einen 213 Acre großen Campus in Murray Hill in New Jersey, der mehr Platz und Ruhe bot, sowie die anmutig geschwungenen Straßen und das ländliche Gefühl blühender Vorortviertel, erklärt Lee Gallagher in ihrem Buch über Vororte. Doch in den 70ern begann eine Abwanderung von Blue-Chip-Unternehmen aus den Städten, die sich über Jahrzehnte fortsetzen sollte. IBM zog von New York City nach Armonk, New York, GE nach Fairfield, Connecticut, Motorola von Chicago nach Schaumburg, Illinois. Bis 1981 befand sich die Hälfte der Büroflächen außerhalb der Stadtkerne. Ende der 1990er belief sich der Anteil auf 2/3. Damit baute mein Vater sein Architekturbüro auf. Er entwarf Firmenzentralen aus Stahl und Glas für die Unternehmen an den Ein- und Ausfallstraßen des Long Island Expressways. Sein großes Vorbild war der deutsche Architekt Mies van der Rohe, weil dessen Gebäude zweckmäßig, symmetrisch, klar und schlicht waren. In diesem Sinne entwarf mein Vater einige der schöneren Bauwerke auf Long Island, viele davon Gewerbe- oder Industriebauten, deren Form, Raum und Nutzung sorgfältig aufeinander abgestimmt waren. Im Rahmen seiner Möglichkeiten tat er alles, um die Landschaft nicht zu verunstalten und gewann für seine Entwürfe sogar einige Preise, doch die Zahlungsbereitschaft seiner Kunden setzte ihm enge Grenzen. Am stolzesten ist er, abgesehen vom ansprechenden Äußeren seiner Häuser, darauf, dass sie funktionieren. Es regnet nicht rein und sie fallen nicht in sich zusammen. Es ist verblüffend, von wie wenigen Gebäuden sich das sagen lässt. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich nicht über Häuser, Räume und ihre Bedeutung nachgedacht hätte. Als Kind maß ich meine Größe an zusammengerollten Bauplänen. Die Werkzeuge meines Vaters waren mein Spielzeug. Zeichentische, Geodreiecke, Kompasse, Buntstifte. Mein Vater brachte mir bei, meine Umgebung bewusst wahrzunehmen. Vielleicht habe ich mich auf Long Island deshalb nie wohlgefühlt. Ich komme nicht aus einer Stadt wie Northport, Huntington oder Port Jefferson mit ihren idyllischen Schindelhäusern und historischen Hauptstraßen, an denen sich Herrenausstatter an Fischerkneipen reihen. Wir lebten 2 Meilen südlich von solchen Städten, aber schon diese geringe Entfernung macht viel aus. Unsere Stadt ist ein Koagulat an der Jericho Turnpike, einer 6-spurigen Hauptstraße, an der sich eine Ladenzeile an die nächste reiht. unzweckmäßige Scheußlichkeiten, die in den 70er und 80er Jahren möglichst billig hochgezogen worden waren. Neben Autowerkstätten, Autohändlern und Tankstellen, einfach alles fürs Auto, beherbergen sie Tattoo-Studios, längst geschlossene China-Restaurants, Havenpools, Crazy Diamond, ein Geschäft, in dem man Waffenscheine bekommt, Dick's Hills Diner und einen 7 Tage die Woche geöffneten Hundesalon. Im Osten und Westen gelangt man zu flachbedachten Garagen mit Telefonleitungen, die sich unter einem tiefhängenden Himmel von Mast zu Mast ziehen. Einsame Backsteingebäude inmitten von Asphalt, wo SUVs und Familienkutschen ein- und ausfahren. Satteldachattrappen. Betonklötze, die mit serifenlosen Schriftzügen für Möbel, Handwäsche, Billard, Drogerie werben. Es ist nicht schön, aber es ist zu Hause. Diese Häuser beherbergen kleinere Gewerbe, allerdings nur notdürftig, etwa wie Luftschutzbunker. Man geht hinein, erledigt, was zu erledigen ist, und geht wieder hinaus. Das ist zermürbend für die Menschen, die darin arbeiten, und ein tägliches Elend für jene, die sie aufsuchen, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Marc Auger nennt solche Bauten Nicht-Orte. Und leider sind sie die prägenden Raumformen in Amerika des späten 20. und allem Anschein nach auch des 21. Jahrhunderts. Unsere Bauwerke reflektieren nicht nur, wer wir sind, sie bedingen auch, wer wir sein werden. Eine Stadt ist so etwas wie ein Versuch kollektiver Unsterblichkeit, schrieb Marshall Berman in einem Essay über den Untergang der Stadt. Wir selbst sterben, doch wir hoffen, dass die Formen und Strukturen unserer Stadt fortbestehen. In Vorstädten ist das Gegenteil der Fall. Sie haben keine Geschichte und keine Vorstellung von der Zukunft. Nur sehr wenig hier ist auf Beständigkeit ausgelegt. Für eine Zivilisation, die in einer permanenten, niemals endenden Gegenwart lebt und sich um Zukunft und Vergangenheit ebenso wenig sorgt wie ein Kind, ist die Nachwelt nicht von Belang. Louis Mumford beschreibt in seiner Studie Die Stadt, Geschichte und Ausblick aus dem Jahr 1961 die Naivität der Vorstädte, die bei ihren Einwohnern eine kindliche Perspektive auf die Welt und eine Illusion von Sicherheit, wenn nicht sogar eine regelrechte politische Apathie aufrechterhält. Schreckliche Dinge passieren anderswo, aber nicht hier, nicht jetzt, nicht uns. Es ist der natürlichste elterliche Instinkt, den eigenen Kindern eine bessere Kindheit ermöglichen zu wollen, als man sie selbst hatte. Doch jene Generation von Großstädtern, die die Vororte erfand, ist in ihrem Streben nach einer unmöglichen sozialen Isolation übers Ziel hinausgeschossen. Als wollten sie nicht nur ihnen die Kindheit ermöglichen, die sie selbst nie hatten, sondern auch sich selbst. Die Vorstädte präsentieren den Kindern eine Welt wie mit Filz ausgekleidet, als wäre das Leben etwas, das man sich nach und nach, Geschäft für Geschäft, durch kommerzielle Transaktionen erwirbt. Filme und Literatur über amerikanische Vorstädte handeln oft davon, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen ihre Unschuld verlieren. Überrascht und unvorbereitet müssen sie feststellen, wie furchtbar das Leben sein kann. The Virgin Suicides, American Beauty, Zeiten des Aufruhrs, Weeds, kleine Deals unter Nachbarn. Sie alle fragen nicht nur, ist das wirklich alles, sondern auch, ist das alles wirklich? Wenn ich über die Jericho Turnpike fahre und diese behelfsmäßigen Bauten sehe, macht mich das wütend. Haben wir nicht etwas Besseres verdient? Es ist nicht egal, wo der Mensch lebt. Die Umgebung ist wichtig. Die Umgebung ist bestimmend, konstituierend. Sie macht uns zu denen, die wir sind, und bringt uns dazu, das zu tun, was wir tun. Der beste Architekturprofessor meines Vaters, Louis Kahn, forderte seine Studierenden stets auf, zu denken wie die Balken und zu fühlen wie die Balken. Welchen Druck, welchen Zug spüren sie? Auf diese Weise denkt man sich durch ein Gebäude. Und auf diese Weise denke ich mich durch eine Stadt. Als Kind hätte ich es schön gefunden, irgendwo zu Fuß hingehen zu können. In unserer Vorstadt gab es keinen Ort, an dem man sich hätte treffen können. Keine Innenstadt, kein Stadtzentrum. als ich auf die Highschool ging, verbrachten wir unsere Freizeit im Gewerbegebiet bei Dunkin' Donuts, der mysteriöserweise bis 10 Uhr abends geöffnet hatte, obwohl alle anderen Geschäfte in der Gegend bereits geschlossen waren. Das Einzige, was man von meinem Elternhaus aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen konnte, war das Einkaufszentrum an der Kreuzung Plymouth Boulevard und Jericho Turnpike, was laut Google Maps 2,57 Kilometer sind. Ein Fußmarsch von 31 Minuten. Das könnte hinkommen. Es war ein bisschen weit, aber der Weg lohnte sich, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Dort gab es eine Videothek, ebenso wie die Bibliothek ein Ort der Freiheit. Es gab einen Billigladen, der Cheapo Charlie oder so ähnlich hieß, in dem ich bergeweise Süßigkeiten kaufte. Dieses zuckrige Brausepulver in verschiedenen Farben, das man mit einem weißen Brausestäbchen aß. Von richtigen Orten waren wir wie abgeschnitten. Wenn ich ganz früh morgens in der watteartigen Dämmerung in die Küche schlurfte, um den Hund in den Garten zu lassen, konnte ich das leise Surren eines Zuges hören, der einige Meilen nördlich in Kings Park Station einfuhr. Ich liebte dieses Geräusch. Dass wir einen Zug hören konnten, machte mir bewusst, dass wir uns an einem konkreten Ort befanden. Es verlieh unserem Vorstadtlimbus Koordinaten. Es gibt einen Weg hier heraus, dachte ich. Ich könnte in einen Zug steigen. Mit ihrem damaligen Freund zog Lauren Elkin für einige Monate nach Tokio. Dort, dachte sie, sei das Flanieren genauso möglich wie in Paris oder den anderen europäischen Städten, die sie davor zu Fuß erkundet hatte. Es geht das Gerücht, dass es im Hôpital Sainte-Anne in Paris eine eigene psychiatrische Station für japanische Touristen gibt, die katatonisch vor Enttäuschung darüber seien, wie schmutzig und laut das echte Paris ist, wo sie doch erwartet hatten, dass es nur aus Croissants und Macarons besteht und nach Chanel Nummer 5 duftet. Man nennt es das Paris-Syndrom und die körperlichen Symptome sollen mit dem vergleichbar sein, was Stendhal auf seiner Fahrt nach Florenz beschrieb. Als ich Santa Croce verließ, hatte ich Herzklopfen, Nervenflattern, wie man in Berlin sagt. Das Leben in mir war erschöpft. Bei jedem Schritt hatte ich Angst zu fallen. In Tokio allerdings gibt es keine psychiatrische Station für Pariser, denen von Tokios Scheußlichkeit schwindlig wird. In der ersten Woche war ich davon überzeugt, dass wir im miesesten Viertel der Stadt wohnten. Man hatte uns nach Roppongi verfrachtet, das Gaijin-Ghetto für die Ausländer, die Fremden, das nur aus Überführungen, Tunneln und stählernen Brücken bestand, die man hinaufsteigen musste, um die vierspurige Schnellstraße zu überqueren, die die Einkaufsstraße war. Die Gebäude waren fast einheitlich mit Badezimmerkacheln verkleidet und sahen aus, als wären sie, seit man sie nach dem Zweiten Weltkrieg in aller Eile hochgezogen hatte, nicht mehr geputzt worden. Es tat weh. Es tat wirklich weh. Unser Wohnhaus lag in einer Anlage namens Ark Hills, die wie so ziemlich alles andere in Roppongi und Umgebung der geschäftstüchtigen reichen Mori Corporation gehörte. In der Nähe befand sich eine traurige orangefarbene Nachbildung des Eiffelturms, die eher wie ein Ölbohrturm aussah. Als ich meine ersten Ausflüge in die Stadt unternahm, stellte ich fest, dass es fast überall genauso aussah wie bei uns. Die vorherrschende Ästhetik war nackter Funktionalismus. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte. Daher könnte ich nicht einmal sagen, warum ich enttäuscht war. Ich hatte mir etwas anderes erhofft, etwas weniger Industrielles. Eine Stadt, in der ich mich zu Hause fühlen konnte, wenn auch nur vorübergehend. Eine Stadt, die ich auf die Art erkunden konnte, wie ich es immer tat, zu Fuß. Aber Tokio ist keine Stadt, die man sich erlaufen kann. Sie ist zu groß. Selbst einzelne Stadtviertel sind zu groß, um darin herumzubummeln. Wir wohnten an einer Y-förmigen Kreuzung zweier großer Schnellstraßen, Y wie Yen, wie Geld, wie Wohlstand, von denen eine nach Shibuya und die andere zum Kaiserpalast führte. Alle Orte, die ich erkunden wollte, Shinjuku, Harajuku, Nakameguro, Omotesando, Asakusa, befanden sich jenseits davon, weit voneinander entfernt und waren mit langen Strecken wenig fußgängerfreundlicher Schnellstraßen verbunden. Wir konnten nach Asabu laufen, ein vornehmes Viertel mit lauter Botschaftsgebäuden, aber das war es auch schon. Nach 2 Wochen hätte ich schreien können. Aber ich tat es nicht. Reiß dich zusammen, gib der Stadt eine Chance, bleib aufgeschlossen. Wir wohnten in einem Apartment-Hotel, einem jener Hotels für langfristige Geschäftsaufenthalte, hoch oben im 16. Stock, mit einem Ausblick, der mich an Midtown Manhattan erinnerte. Jeden Tag um 17 Uhr erklang aus den am Haus angebrachten Lautsprechern eine kleine Melodie, wie von einem Kinderlied, und wehte aus der Häuserschlucht zu uns herauf. Wenn es Abend wurde, fingen die Häuser in ihren Fenstern das warme Orange des Sonnenuntergangs ein. Und nachts blinkten die Kontrollleuchten wie 1 Million rote Augen, die in die Dunkelheit blinzeln. Am Morgen schwebten Helikopter wie Stechmücken am Himmel. Alles war automatisiert. Die Blumen auf dem Balkon wässerten sich selbst. Wenn man in der Küche war und gern ein Bad nehmen wollte, gab es einen Schalter an der Wand, der das Wasser im Bad aufdrehte und automatisch wieder abdrehte, wenn die Wanne voll war. Kühlte das Wasser ab, während man darin lag, konnte man es wieder aufwärmen. Die sogenannten Dusch-WCs haben eine ganze Reihe an Funktionen, darunter Sitzheizung, Po-Reinigung, Musik und automatische Spülung. Unseres öffnete automatisch den Deckel, wenn man in seine Nähe kam, was in der Theorie eine bessere Idee ist als in der Praxis. Selbst wenn man nur ein Handtuch aus dem Schrank holen will, fängt das Klo erwartungsvoll an zu piepsen und zu surren, als hätte man einen schlafenden Hund geweckt. Mir passierte das ständig. Ich deaktivierte die Deckelhebefunktion. Mein Freund reaktivierte sie und so weiter und so fort. Das Leben eines Bankers in Japan. Die Dinge, die schön waren, brauchte man nicht. Und was man gern schön gehabt hätte, war es nicht. 1 Woche nach unserer Ankunft brachen die Finanzmärkte zusammen. Ein abtrünniger Trader bei der Bank meines Freundes hatte deren gesamtes Geld verloren. Von einem Tag auf den anderen herrschte la crise. In Paris gab es keine Jobs mehr für meinen Freund. Wir saßen in Tokio fest. Nun ja, festsitzen traf es nicht ganz. Ich konnte wie geplant pendeln. Doch seine Abwesenheit veränderte Paris. Es war eine Übergangslösung und nicht mehr der Ort, an dem ich lebte. Wenn ich in Paris war, wollte ich in Tokio sein. Und wenn ich in Tokio war, wollte ich in Paris sein. Vorher war ich zwischen New York und Paris zerrissen gewesen. Doch jetzt war ich über 3 Kontinente gespannt. Und auf allen 3 war ich unglücklich. Es kam mir vor, als würden in Tokio alle so langsam gehen wie nur möglich. Als würde die Straßenszene in Zeitlupe ablaufen. Auch mein Leben verlangsamte sich, während ich die richtige Präposition nach dem richtigen Satzteil suchte. Hayashimoto Sensei ermutigte mich immer wieder, aber ich stolperte über die Wörter, wenn ich versuchte, Nomen und Präpositionen zusammenzubringen. Watashi wa boifuren duto Kyoto ni Shinkansen de Ikamasu. Ich fahre mit meinem Freund mit dem Schnellzug durch Kyoto. In der Mehrzahl der Sätze, die ich sagen konnte, kam das Wort Boifurendu vor. Was mir am meisten zu schaffen machte, war die Gewissheit, dass es da draußen eine großartige Stadt voller Orte gab, die ich entdecken wollte. Ich aber nicht wusste, wo ich danach suchen sollte. Ich wusste nicht, was da draußen war. Ich wusste nicht, wohin ich mich wenden oder wohin ich gehen sollte. Ich googelte interessante Dinge, die man in Tokio unternehmen kann. Ich googelte englischsprachige Buchhandlungen in Tokio. Ich fand eine namens Cowbooks in Nakameguro. Ich zeichnete eine Karte. Ich fuhr nach Nakameguro und fand die Buchhandlung nicht. Frustriert und verschwitzt fuhr ich nach Hause. Am nächsten Tag ging ich aus dem Haus und winkte ein Taxi heran. Ich zeigte dem Fahrer die Adresse auf Japanisch. Er wusste nicht, wo das war. Er gab sie ins GPS ein. GPS wusste es auch nicht. Wir fuhren eine Zeit lang durch die Gegend. 40 Euro später hatte er es gefunden. Cowbooks war nett. Ich hatte ein Ziel erreicht. Roland Barthes hatte dasselbe Problem wie ich, doch seine Bereitschaft, sich damit anzufreunden, war größer als meine. Tokio sei nur ein anderes Zeichensystem. Man könne es ethnografisch erlernen, sagte er. Man muss sich in der Stadt nicht durch das Buch, durch die Adresse orientieren, sondern durch Gehen und Sehen, durch Gewöhnung und Erfahrung. Jede Entdeckung ist hier intensiv und fragil. Wiederfinden lässt sie sich allein durch die Erinnerung an die Spur, die sie in uns hinterlassen hat. Einen Ort zum ersten Mal besuchen heißt dann, beginnen ihn zu schreiben. Da die Adresse ungeschrieben ist, muss sie sich eine eigene Schrift schaffen. Roland, du Kanaille, wenn ich mir diese Stadt erlaufen könnte, würde ich es tun. Wenn ich doch einmal loszog, hielt ich mich an Orte in der Nähe wie die Tokyo Midtown Mall oder die Roppongi Hills Mall. Natürlich, das amerikanische Mädchen zieht es ins Einkaufszentrum. Aber dieses ist ein Mega-Einkaufszentrum. Nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen der Vielzahl an Dingen, die man dort unter einem klimatisierten Dach sehen, kaufen und erleben kann. Roppongi Hills und Tokyo Hills, ebenfalls ein Moriporium, das sind Parks und Museen, Spitzenrestaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Kunstausstellungen. Wir besuchten eine von Ai Weiwei und der Eingang zur Roppongi wird von einer Louise Bourgeois-Spinne bewacht. Hotels, Büros und ein Kino. Diese Einkaufszentren sind gigantische Konsumtempel von höchster Qualität. Wobei die vielen Regenwände und Sengärten, die ein ländliches Onsen imitieren, alles ein bisschen abgeschmackt wirken lassen, als hätten die Fifth Avenue und eines dieser Einkaufszentren in Miami mit seinen teuren Bars und Restaurants ein grotesk überdimensioniertes japanisches Baby gezeugt. Da ich mir die meisten Geschäfte nicht leisten konnte, hielt ich mich im Muji auf und kaufte ansprechend einfache Dinge aus durchsichtigem Plastik und Holz. Dinge, in denen man andere Dinge aufbewahren konnte. Hin und wieder ging ich hinter ein paar Mädchen her und mir blieb nichts anderes übrig, als zu bemerken, wie sie sich mit steifen Beinen bewegten, ohne die Knie zu beugen. Ihre Füße waren leicht nach innen gedreht, die Knie berührten sich. Sie schienen keine körperliche Behinderung zu haben, die sie zu dieser Gehweise zwang. Ich fragte ein paar Expats danach. Das liegt daran, dass sie schon früh lernen, die Knie zusammenzuhalten, damit ihnen die perversen Männer nicht unter den Rock gucken können, sagte eine. Eine andere schrieb es der förmlichen japanischen Art zu, auf dem Boden kniend zu sitzen, die sich Seiza nennt. Doch ihre Freundin widersprach sofort. Niemand kann lange so sitzen, sagte sie. Und außerdem führt das ja nicht dazu, dass man die Knie beim Gehen nicht beugen kann. Es soll niedlich sein, erklärte mir jemand anderes. Man nennt es Ex-Kyaku, X-Beine. Kawaii, niedlich. Japan übertrifft alle anderen Kulturen in Sachen Niedlichkeit. Für die meisten Frauen bedeutet Kawaii ein bestimmtes kichernd feminines Verhalten, das mir auf die Nerven geht. Sie ziehen sich an wie Porzellanpuppen, alles voller Spitze und Rüschen, und starken x-beinig und mit großen Augen durch die Straßen. Auf einer Party beobachtete ich, wie mein Freund, umringt von japanischen Frauen, eine Flasche Champagner öffnete. Iiii, quiekten sie erwartungsvoll. Einige hielten sich die Augen zu, eine klammerte sich an seinen Arm. Ich weiß, dass ich mit meinen eigenen kulturellen Vorurteilen kollidierte, aber ebenso wie Roland Barthes konnte ich Japan nicht lesen und kam mir blöd vor, es überhaupt zu versuchen. Und ich hasste mich dafür, dass ich es dort hasste. Ich versuche zuzuhören, versuche die Sprache etwas bezeichnen zu lassen. Was sie bezeichnet, verstehe ich nicht. Ich lerne die Sprache, aber es ist, als würde ich ein paar Sandkörner studieren, um mir den Meeresgrund vorstellen zu können. Ich stürze mich auf Fragmente. Was soll ich sonst tun? Im Japanischen gibt es drei Alphabete, die geborgten lateinischen Buchstaben nicht mitgezählt. Hiragana, Katakana und Kanji. Die ersten beiden bestehen nicht aus Buchstaben, sondern aus Silben. Und Kanji sind die aus dem Chinesischen entlehnten Piktogramme. Die aus 46 Silben bestehenden Hiragana lerne ich fleißig. Doch als wir zu den Katakana mit ihren 48 Silben kommen, bin ich erschöpft. Ich glaubte, mich nicht mehr als einem Alphabet widmen zu können, und deshalb beschloss ich, es bei den Hiragana zu belassen. Früher war das die Sprache für Frauen, die keine klassische Ausbildung genossen hatten und deshalb keine Kanji lesen konnten. Und obwohl sich die Dinge geändert hatten, hatte ich nicht vor, so lange hier zu bleiben, dass ich die 50.000 Kanji, die es angeblich gibt, hätte lernen können. Ich würde eine Japanerin wie im Mittelalter sein, die Hiragana liest und schreibt. Viele große Werke der frühjapanischen Literatur wurden von Frauen in Hiragana verfasst. Die Geschichte vom Prinzen Genji, das Kopfkissenbuch, die Bekenntnisse der Dame Nijo. Man nannte die Werke Onade, Literatur von Frauen. Gelegentlich streuten sie ein paar Kanji und Anspielungen auf klassische chinesische Literatur ein, um ihre Bildung zu zeigen. Virginia Woolf forderte, die Sätze einer Frau müssten sich gegen die männliche Flut behaupten. In Japan hatten Sätze von Frauen jahrhundertelang die Form von Spalten voller Hiragana. An manchen Tagen kam ich nicht gegen die Welt an und war zu deprimiert, um zum Unterricht zu gehen. »Sagen Sie Hayashimoto-Sensei bitte, ich bin krank und kann heute nicht zum Unterricht kommen«, sagte ich der Rezeptionistin am Telefon. Es lässt sich schwer in Worte fassen, warum ich zu Hause bleiben wollte. Die Hitze, ja, Kopfschmerzen, aber oft nichts Greifbares. Die Frau im Kanji sitzt im Haus fest, denn als Kanji erfunden wurden, war das der Ort, an den eine Frau gehörte. Ich bin nicht eingesperrt, ich sperre mich selbst ein. Ich könnte nach draußen gehen, aber ich schaffe es nicht. Ich gehe duschen, ich schminke mich, ich ziehe Schuhe an, aber ich bringe es nicht fertig, die Tür zu öffnen und hinauszugehen. Wenn ich dann endlich wieder zum Unterricht kam, brachte mir Hayashimoto-Sensei das Wort für das jeweilige echte oder hypochondrische Leiden bei, das ich angegeben hatte. Bauchschmerzen. Hara wo itameru. Kopfschmerzen. Suzu. Migräne. Hensuzu. Mir gefiel, dass das Wort für Migräne, das Wort für Kopfschmerzen mit einem Hen am Anfang ist. Hen bedeutet merkwürdig, seltsam, komisch, besonders, suspekt. Ich habe nicht einfach nur Kopfschmerzen. Ich habe besondere Kopfschmerzen. Ich dachte, Tokio sei wie die anderen Städte. Das heißt, wenn man durch Paris, New York, Venedig oder London flaniert, sieht man viele Geschäfte, Cafés, Märkte, Restaurants, Menschen, die etwas tun. Man hat das Gefühl, dass man dazugehört, wenn auch für eine kurze Dauer. Tokio hat eine ganz andere Organisationsstruktur. Hinzu kommt, dass die Gebäude ganz anders nummeriert sind als in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Es geht vielmehr nach Parzellen oder Gebäudeblöcken. Stadtviertel sind in Teile eingeteilt, die wiederum in Unterteile gegliedert sind. Wenn man eine interessante Buchhandlung, ein interessantes Café aufsuchen möchte, reicht es nicht, den Stadtplan zu konsultieren und sich dorthin zu begeben. Man muss jemanden fragen, der die Lage, den Weg zu bestimmten Städten kennt. Oder man muss sich mit CityWeb weiterhelfen. Oft ist es so, dass nicht einmal die Taxifahrer wissen, wie man bestimmte Orte erreicht. Und oft versagt auch das GPS. Dort hatte ich nicht das Gefühl, in irgendeiner asiatischen Stadt zu sein, deren Sprache ich nicht entziffern konnte. Ich fühlte mich hilflos, weil ich nicht in der Lage war, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Um das Viertel zu verlassen, wo ich mit meinem damaligen Freund wohnte, in Roppongi oder in Akasaka, wo die meisten Ausländer wohnen, musste man die U-Bahn nehmen, um irgendwo hinzugehen. Auch das fiel mir schwer. Es ist mir dort nie gelungen, eine innere Ruhe zu spüren oder die Zeit zu genießen, so wie ich es in Paris oder in Venedig gelernt hatte. Ich war nervös und gestresst von der Tatsache, dass ich in einer Stadt war, von der die ganze Welt begeistert ist, die sich aber mir verweigerte, zu der ich keinen Zugang fand. Deswegen war die Zeit dort keine glückliche. Die Radiotexte am Dienstag mit der amerikanischen Autorin Lauren Elkin und ihren Erfahrungen über das Flanieren in Tokio. Ich fand keine Freunde. Die Menschen, die eigentlich zu mir hätten passen müssen, Künstler, Grafikdesigner, Lektoren, stieß ich vor den Kopf, indem ich darüber jammerte, wie sehr ich Tokio hasste, dass ich zurück nach Paris wolle, dass man nur einmal emigrieren und sich assimilieren könne. Und ich das bereits getan hätte, dass das schon schwer genug gewesen sei und ich wieder nach Hause wolle. Ich war sehr langweilig. Menschen, die Tokio lieben, lieben Tokio. Menschen, die Tokio lieben, sind verrückt nach Tokio. So sind Menschen mit ihren Städten. Sie verstehen nicht, wie man sie nicht lieben kann. Wer Tokio nicht mag, mit dem kann etwas nicht stimmen. Der hat keinen Blick fürs Detail, keinen Humor. Oder ist zu negativ? Für mich war das Leben in Japan, als müsste ich mit der linken Hand schreiben. Ich sah, dass manche Menschen es fließend hinkriegten, brachte aber selbst nichts Leserliches zustande. Ich ärgerte mich über meinen Freund, weil wir hergezogen waren. Es ärgerte mich, dass wir hier blieben. Aber man kann den Groll auf den eigenen Partner nur bis zu einem gewissen Grad zulassen, bevor es unmöglich wird, mit ihm zusammenzuleben. Und so übertrug ich meinen restlichen Groll auf Japan. Bei Kaubooks fand ich eine Ausgabe von Yoko Onos Grapefruit-Buch, das ursprünglich 1964 in Tokio veröffentlicht worden war und voller liebenswerter Anweisungen für ein besseres Leben steckt. Das Map Piece von 1962 zum Beispiel, in dem sie den Leser auffordert, eine fiktive Karte zu zeichnen, darauf ein Ziel zu markieren und dann loszugehen und dabei die erfundene Karte als Wegbeschreibung für das echte Gelände zu nutzen. Wenn es keine Straße gibt, wo eine sein sollte, sagt sie, schaff sie dir, indem du die Hindernisse beiseite räumst. Ich stelle mir vor, wie ich in Tokio die Hindernisse beiseite räume. Wie würden sie überhaupt aussehen? Ich kann nicht unterscheiden, was Hindernis ist und was Stadt. In Tokio zu leben, weckte in mir wieder dieses ohnmächtige Gefühl, ständig auf andere Leute warten zu müssen und nicht autonom zu sein. Ich fühlte mich, als wäre ich wieder 5 Jahre alt, stünde zappelig mit meiner Mutter in der Kassenschlange bei Marshalls und versuchte die Last, so lange hier stehen zu müssen, erträglicher zu machen, indem ich auf das von verschwitzten Händen klebrige Metallgeländer, das die Warteschlangen voneinander trennte, hinaufkletterte und mich darum herumwickelte. Es war wie im Büro meines Vaters sitzen zu müssen, während er kurz vor Feierabend noch aufräumte. Ich starrte die zusammengerollten Grundrisse und Fotos von seinen Häusern an, sortierte seine Büroklammern, Heftklammern und Reißzwecken. Es war, als müsste ich das endlose Frühstück im Diner durchstehen, während die Sonne durch die Jalousien auf die billige Kiefernholzfensterbank brannte, die nach Ohrenschmalz roch und auf der diverse Fliegenleichen lagen. Es war wie im kiefernvertäfelten Wartezimmer des Zahnarztes, das nach Desinfektionsmitteln roch, auf meine Mutter zu warten, während ich mich mit einem Pappkarton voller billiger Plastikspielsachen beschäftigen sollte. Es war wie ein Besuch bei meiner Urgroßmutter in Queens, Anfang der 1980er Jahre. Dieselbe Düsternis, dasselbe Unbehagen. Dasselbe Bedürfnis, eine klare Grenze zwischen mir und meiner Umgebung zu ziehen. Ich möchte das nicht essen, ich möchte das nicht trinken, ich möchte mich nicht dahinsetzen. Ich dachte an Michal Oshils Gedichte über Japan und das Japanischlernen. Sprachen. Solange man sich nicht verhält wie ein Kind, bleibt einem dieses Reich verschlossen. Es geht darum, einen neuen Ort oder eine neue Sprache kennenzulernen wie ein Kind, offen und alles aufsaugend. Ich wollte nicht wieder Kind sein, nachdem ich gerade erst meine französische Kindheit hinter mir gelassen hatte und nicht lange zuvor meine echte. Ich sehnte mich nach dem Erwachsensein, nach Eigenverantwortung. Und dann ging alles wieder von vorn los. Eines Tages entdeckte ich einen von Kirschbäumen gesäumten Kanal. Im Frühling musste es hier mit den rosa und weißen Blüten am Wasser wunderschön aussehen. Ich spürte eine Sehnsucht nach etwas, das ich nicht benennen konnte. Die Stadtplanungsaktivistin Jane Jacobs, berühmt für ihre Architekturkritik, machte sich stark für eine lebendige Stadt. Der Bürgersteig braucht Drama, lautete eine ihrer Forderungen. Lauren Elkin. Was heißt Drama? Auf den Straßen von New York, von Paris oder von den Städten, die ich liebe, überall trifft man Menschen, die aktiv sind, die auf der Straße etwas veranstalten. Einige der für mich langweiligsten Straßen finden sich in London, gerade dort, wo es nur Wohnviertel gibt. Das heißt, es gibt Straßen, in denen es ausschließlich Wohngebäude gibt. Man kann bis zu 15 Minuten bis zur U-Bahn laufen, ohne an irgendeinem Laden, einem Pub vorbeizugehen. Das Drama oder das sogenannte Sidewalk-Ballet, der Tanz auf dem Bürgersteig, wird von Menschen improvisiert, die mit ihren Choreografien dazu beitragen, dass die Stadt lebt, ihre Kraft entfaltet. Also die Straße als Theater für die menschliche Komödie? Voilà, c'est ça. C'est ça. En termes balsaciennes. Exakt. Im balsakischen Sinn. Lauren Elkin und ihre Erkenntnisse über Flaneuserie und die Frau im öffentlichen Raum. Als ich vom Kennedy Airport abfliege und das Flugzeug auf der Rollbahn auf den Start wartet, sehe ich aus dem Fenster und versuche nicht zu viel zu empfinden. Ich stelle mir vor, dass meine Eltern gerade auf dem Van Wyck Expressway sind. Meine Mutter weint immer noch, obwohl sie sich bemüht, aufzuhören. Mein Vater fragt sich, warum ich nicht einfach nach Hause komme. Und ich sitze hier auf der Rollbahn und frage mich dasselbe. Bei Nacht im Dunkeln ist der Flughafen so schön, dass man denken könnte, New York ist immer noch dieser verwunschene Ort, der es sein müsste, damit ich bleiben könnte. Übereinander geschichtete gelbe, rote, blaue Lichter, als wäre der Horizont in Feuer getaucht, und dahinter die blau beleuchtete Cross Bay Bridge. Die ankommenden Flugzeuge hängen am Himmel und zeigen mit aufblitzenden Lichtern ihren Sinkflug an. Eine U-Bahn fährt vorbei, meilenweit entfernt. Ein Band aus Lichtern auf einem Gleis, die Linie A auf dem Weg nach Rockaway. Und dann befinden wir uns in einem 45-Grad-Winkel zur Erde. Die gelben Lichter ordnen sich zu geometrischen Formen und bilden ein Gitter, bis sie unter Nebel und Wolken verschwinden. aber auf der anderen Seite ist Paris. Die Dichterin Marilyn Hacker versteht das. Sie lebt auch in einer New York-Paris-Dialektik. Ich habe sie einmal sagen hören, wenn ihr Flugzeug in Paris starte, könne sie nicht aufhören zu weinen. Ihre Gedichte sind zutiefst sinnlich, witzig und klug, aber ich glaube, was ich am meisten an ihr liebe, ist dieses instinktive Nebeneinander von New York und Paris. In ihrer Gedichtsammlung Squares and Courtyards stehen zwei Gedichte über die Long Island Railroad einem Gedicht über den Marché Sainte-Catherine gegenüber. Und in einem Gedicht aus Desesperanto schreibt sie Paris, elegantes Grau, Patin, Trost, Schlaflied der gebrochenen Herzen, Geruch der Metrostation, du wirst mich nicht verlassen. Und doch geschieht es unausweichlich. Wenn man zwischen zwei Städten lebt, lassen sie einen genauso im Stich, wie man sie. Würden sie uns nämlich alles geben, was wir brauchen, müssten wir nicht fortgehen. Seit ich New York verlassen habe, sind Schuldgefühle ein größerer Teil meines Lebens als früher, als ich noch dort gelebt habe. Und ich habe die angeborenen Schuldgefühle der Juden und der Katholiken geerbt. Weil ich im Ausland lebe, verpasse ich Hochzeiten, Beerdigungen, Stürme und das Alltagsleben. Die Verbindung zu meinen Eltern halte ich über Skype, Facebook, WhatsApp. Ich sehe New York in diesem Moment durch die geöffneten Fenster auf meinem Computerbildschirm. Ich sehe es, wie es der Rest der Welt sieht, von einem anderen Ort aus. Wenn ich zu Besuch komme, staune ich, wie stark das Band zwischen der Stadt und mir noch immer ist. Ich fahre auf dem East River Drive zur Wohnung meiner Schwester am Battery Park, unter den drei Brücken hindurch, während meine Mom das Lied der Stadt aufsagt. Williamsburg, Manhattan, Brooklyn. Und das genügt, damit ich am liebsten das Handtuch werfen und hierbleiben würde. Ich bin überwältigt von ihrer rostig-braunen Stabilität, davon, wie sie sich in ihrer industriellen Erhabenheit über den Himmel spannen und sich ins weiche Ufer der Insel stürzen. Meine Urgroßväter haben diese Brücken gebaut. Meine Großeltern haben sich kennengelernt, weil ihre Väter gemeinsam diese Brücken gebaut haben. Auf beiden Seiten meiner Familie gab es viele Ingenieure, die Stein für Stein diese Stadt erbaut und Tunnel durch den Schlamm des East River getrieben haben. Wenn man ausgeflogen ist, um sein eigenes Leben zu führen, vergisst man, mit welcher Macht die Gravitation einen wieder zu fassen bekommt und einen am Boden hält, sobald man wieder in die Nähe des Ortes kommt, an dem alles angefangen hat. Meine Stadt ist nicht mehr meine Stadt und wird es doch immer sein, mehr als jede andere. Wir lernen unsere Städte mit den Füßen kennen und wenn wir fortgehen, verschiebt sich die Topographie. Wir sind nicht mehr so trittsicher wie früher. Aber vielleicht ist das etwas Gutes. Es geht nur darum, hinzusehen und nicht zu hoffen, etwas anderes zu sehen. Vielleicht ist es gut, Distanz zu den Dingen zu wahren, die man gut kennt, immer leicht versetzt zu ihnen zu stehen und nicht so zu tun, als hätte man sie unter Kontrolle. Die Stadt, die wir nicht wiedererkennen, baut auf all denen auf, die wir gekannt haben. Eines der berühmtesten Bilder einer spazierengehenden Frau zeigt eine Szene, über deren Bedeutung Uneinigkeit herrscht. Eine junge Frau geht eine Straße in Florenz entlang. Sie hält ihr Schultertuch vor der Brust zusammen. Um sie herum stehen 14 Männer. Mindestens 8 davon sehen sie an. Ein Mann steht ihr im Weg, die Hände in den Taschen. Ein anderer Mann rechts von ihr verzieht das Gesicht und scheint sich in den Schritt zu greifen. Sie ist mitten in der Bewegung und auf ihrem Gesicht liegt ein Ausdruck, der aussieht wie Besorgnis oder Angst. Die Energie der Komposition, die Biegung der Straße, das Gewicht ihres Körpers in der Vorwärtsbewegung, der Rock, der ihr um die Beine schwingt, signalisieren Bewegung, und es scheint, als würde sie sich bereit machen, dem Mann auszuweichen, der stocksteif vor ihr steht. Es ist eigentlich zu einfach. Ein Augenblick sexueller Belästigung auf der Straße, Mitte des letzten Jahrhunderts. Seht nur, was Frauen erwartet, wenn sie es wagen, in der Öffentlichkeit spazieren zu gehen. Aber so hat es die Frau auf dem Foto nicht erlebt. 2011, als das Foto 60 Jahre alt wurde, sagte sie in einem Interview für die Today Show auf NBC, es ist kein Bild einer Belästigung, es steht für eine Frau, der es absolut blendend geht. Denn wie es sich herausstellt, war die Frau, die eigentlich Nina Lee Craig heißt, sich damals aber Jinx Allen nannte und später einen venezianischen Grafen heiratete, Amerikanerin, 23 Jahre alt und reiste auf eigene Faust durch Frankreich, Spanien und Italien. Die Fotografin Ruth Orkin war ebenfalls Amerikanerin in ihren 20ern, reiste allein durch die Welt, lebte von der Hand in den Mund und genoss diese Lebensweise jede Sekunde. Das Foto entstand an einem Tag, an dem sie mit der Kamera in der Stadt herumblödelten und Orkin Jinx dabei fotografierte, wie sie sich Sehenswürdigkeiten ansah, Fragen stellte, um Preise feilschte und in Cafés flirtete. Der Schal war ein leuchtend orangefarbener mexikanischer Rebozo. Das Kleid war eine Hommage an Christian Dior's New Look und die Handtasche war ein Futterbeutel für Pferde. Für Craig und Orkin geht es in dem Bild um Unabhängigkeit und Inspiration, um das Spiel mit Codes, mit Kleidung und den Erwartungen daran, wie eine Frau zu sein und sich zu verhalten hat. Die Frau auf der Straße ist sicherlich eine instabile Figur, wie die Hase-Ente-Zeichnung, die einen Beleg für die inhärente Ambiguität unserer Wahrnehmung darstellt. Ist sie eine unbeschwerte Flaneuse? Oder Objekt der Männerblicke? Ist sie Hase oder Ente? Die interessantere Lesart liegt irgendwo dazwischen, im Bereich der Reibung und Spannung, in dem unser Widerstand auf die Erwartungen der Menschen trifft. Dass das Foto einen solchen Kultstatus erlangt hat und Wände von College-Wohnheimen bis Pizzerien ziert, verrät etwas über die Kraft der Spannung, die hier entsteht. Das Herumblödeln, die Albernheit, der Spaß, von dem Craig und Orkin sprechen, das alles zeigt uns, dass uns der Raum für Neugestaltung offen steht. Räume sind nicht neutral. Räume sind ein feministisches Thema. Der Raum, den wir einnehmen, hier in der Stadt, wird fortwährend umgestaltet und aufgehoben, konstruiert und bestaunt. Raum ist Zweifel, schrieb Georges Perec. Ich muss sie ständig markieren, muss sie zuweisen. Sie gehören nie mir, wurden mir nie überlassen. Ich muss sie erobern. Von Teheran bis New York, von Melbourne bis Mumbai können sich Frauen noch immer nicht auf dieselbe Art in der Stadt bewegen, wie es Männern möglich ist. Städte bestehen aus unsichtbaren Grenzen, immateriellen Zollschranken, die festlegen, wer wohin geht. Bestimmte Viertel, Bars und Restaurants, Parks, alle Arten augenscheinlich öffentlicher Räume sind für verschiedene Gruppen von Menschen reserviert. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir die Werte, die diesen Unterteilungen zugrunde liegen, kaum noch wahrnehmen. Sie mögen unsichtbar sein, und doch bestimmen sie, wie wir uns innerhalb der Stadt bewegen. Sie bestehen zwischen Häusern, auf beiden Seiten der Wände. Um Zäune und Geländer herum, auf Treppenstufen, an Ampeln, Verkehrsschildern, Pollern. Sie manifestieren sich in unterirdischen Zügen und oberirdischen Einkaufswagen, gleiten über und durch die Erde, werden an Stromkabel geschirrt und auf den Boden geholt. Sie leben in den feindlichen Räumen schmaler Gassen, Sackgassen, Seitenstraßen und Innenhöfe. Sie nehmen Raum ein. Räume innerhalb der Räume, Raumgattungen. Räume, in denen die Macht der sozialen Konvention so konkret enthalten ist wie ein Stoppschild. Privatpark. Nicht betreten, wenn man keinen Schlüssel hat. Definitiv nicht über den Zaun klettern. Hausfriedensbruch. Öffentlicher Park. Nicht abends oder nachts betreten. Park wird nach Einbruch der Dämmerung geschlossen. Öffentlicher Park. Bevölkert von Obdachlosen, die sehr überrascht wären, wenn man sich neben sie auf ihre Schlafbank setzte. Es sei denn, man ist selbst obdachlos. In dem Fall säße man auf der eigenen Schlafbank. Platz, Place, Piazza, City Plaza. Wie man einen Platz benutzt, hängt davon ab, wer man ist, stellte die Ethnografin Nadia Monet bei einer Untersuchung der Plaza de Catalunya in Barcelona fest. Obwohl die Plaza eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt ist, meiden die Einheimischen sie und treffen sich lieber in den umliegenden Bars. Monet sprach mit einer Touristin, die sich unwohl fühlte, als sie auf der Plaza saß, ein Unbehagen, das Monet teilte. Es ist wirklich kein guter Ort, um sich mit jemandem zu treffen. Man weiß nicht, wo man sich hinstellen soll. Wartet man in der Mitte des Platzes, kommt man sich blöd vor. Man fühlt sich exponiert. Monet erkannte bald, dass auch unter den Einheimischen weniger Frauen als Männer den Platz nutzten. Allerdings gab es Spitzenzeiten weiblicher Besuche, etwa gegen Schulschluss und zur Feierabendzeit. Frauen sitzen selten allein auf den Bänken, und wenn sie es doch tun, bleiben sie nicht lange. Virginia Woolfs Essay »Stadtbummel – Ein Londoner Abenteuer« von 1927 ist der Versuch, einen nicht geschlechtlich zugewiesenen Raum in der Stadt einzufordern, indem man darüber läuft. Draußen auf der Straße werden wir zu Beobachtungseinheiten, werden Teil einer großen republikanischen Armee anonymer Wanderer. Ob wir nun der androgyne Blick sein wollen, der die Stadt erfasst, oder ein Körper, der Verlangen weckt, oder eine der Myriaden von Möglichkeiten dazwischen, Wolf sagt uns, dass wir uns in die Welt der Stadt integrieren können, indem wir sensibel für die Verschiebungen in der Aufmerksamkeitslandschaft werden. Nur wenn wir uns dieser unsichtbaren Grenzen bewusst werden, können wir sie überschreiten. Eine weibliche Flânerie, eine Flâneuserie, verändert nicht nur die Art, wie wir uns im Raum bewegen, sondern greift in die Struktur des Raums selbst ein. Wir fordern unser Recht ein, den Frieden zu stören, zu beobachten oder nicht zu beobachten und auf unsere Weise Raum einzunehmen oder nicht einzunehmen und zu strukturieren oder zu destrukturieren. Das war der zweite und letzte Teil unserer Reihe Flâneuse. Frauen erobern die Stadt. Streifzüge durch Paris, New York, London, Venedig und Tokio von Lauren Elkin, gelesen von Katja Schild. Das von Cornelia Röser ins Deutsche übertragene Buch ist im BTB Verlag erschienen. Diese Sendung können Sie noch einmal als Stream hören. Schauen Sie unter Bayern 2 Radiotexte. Auch am kommenden Dienstag werden wir einige Städte besuchen. Unser Reiseführer wird der französische Schriftsteller Michel de Montaigne sein. Bis dann, viele Grüße, Ihr Antonio Pellegrino.